Sie hören? Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Die ungeheuerlichen Pläne der AfD. Von Markus Benzmann und Korrektiv. Gelesen von Günter Harder. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Einleitung. Seit Gründung der AfD im Jahr 2013, einer neuen Partei am rechten Rand, gibt es die Frage nach ihrer politischen Einordnung und wie andere Parteien und die Medien mit ihr umgehen sollen. Ausgrenzung oder Einhegung. Die Hoffnung oder Erwartung, die Partei würde sich über die parlamentarische Arbeit von ihren radikalen Rändern befreien können, hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. 11 Jahre nach der Gründung sind die radikalen Ränder in den Kern vorgedrungen. Wie dieser Prozess sich in den letzten Jahren rasant beschleunigt hat und wie seit den Parteitagen von Riesa 2022 und von Magdeburg 2023 die Fraktion der Radikalen und offen Rechtsextremen die Partei übernimmt, wird in diesem Buch nachvollzogen. Heutzutage sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bundespartei als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Als Verdachtsfall gelten auch die Landesverbände in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen und Niedersachsen. Der Jugendverband Junge Alternative gilt für den Verfassungsschutz inzwischen als gesichert rechtsextrem. Der Landesverfassungsschutz in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stufte die dortigen AfD-Landesverbände ebenfalls als gesichert rechtsextreme Bestrebung ein. Die AfD-Bundespartei scheiterte mit einer Klage gegen die Einschätzung als Verdachtsfall am 13. Mai 2024 vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Für die Richter verstößt die beschreibende Verwendung des Begriffes des ethnisch-kulturellen Volksbegriffs allein nicht gegen die Verfassung, aber dessen Verknüpfung mit einer politischen Zielsetzung, mit der die rechtliche Gleichheit aller Staatsangehörigen in Frage gestellt wird. Das Buch zeigt auf, wie Pläne zur Remigration, also Vertreibung, als diese politische Zielsetzung angesehen werden können. Eine Revision haben die Richter nicht zugelassen, aber die AfD kann Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen. Über die Beschwerde der JA gegen die Hochstufung zur erwiesen extremistischen Bestrebung haben die Richter in Münster bis zur Drucklegung noch nicht entschieden. Die Einschätzung der Verfassungsschutzämter erfolgte, wie auch die Zitate in diesem Hörbuch zeigen, mit gutem Grund. Immer offener wird rassistisch argumentiert, immer radikaler werden Ideen, Vorschläge und Denkmodelle, immer häufiger geraten Parteimitglieder oder deren Mitarbeiter in den Verdacht der Bestechlichkeit oder der Spionage für Russland oder China, wie kurz vor Aufnahme dieses Hörbuches die 2 EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Peter Büstron und Krahs Mitarbeiter. Eine Demokratie muss zwar auch radikale Positionen auf beiden Seiten des politischen Spektrums aushalten, Parteien oder Bewegungen rutschen dann aber in das Extreme ab, wenn deren Ideen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen oder nach autoritärem und totalitärem System streben. Viele Aussagen von führenden Köpfen der AfD zeigen solche Grenzüberschreitungen.